zusammen traurig sein. Komm mit! Komm mit! Warum stehst du noch am Rande? Reih dich ein in unsere Bande. Wenn wir dann im Trist marschieren, gar nichts, nichts kann dir passieren. Hand in Hand, nie mehr allein. Hand in Hand, kein Blick zurück. Komm, wir schließen unsere Reihen, marschieren im Gleichschritt. Partei der Hoffnungslosen, werde Mitglied, trete ein.